ARD. Sagt er zu ihr: Meine liebe Anna. Sagt sie zu ihm: Für dich immer noch die alte Sau. 14. August 1954. Der Aufstand der Nackten in der DDR. Gerüchte aber schwirren, die Wahrheit wird verschwiegen, die Herzen sich verwirren, so hoch sind wir gestiegen. Johannes R. Becher hat nachdenkliche Gedichte geschrieben. Und anderes, zum Beispiel über Großdiktator Stalin, als dieser 1953 verstorben war. Dort wird er sein, wo sich von ihm die Fluten des Rheins erzählen und der Kölner Dom. Wenn es um Stalin geht, verwechselt auch ein Dichter mal Kreativität mit Durchfall. Und durch den Schwarzwald wandert seine Güte und winkt zu sich heran ein scheues Reh. Dieser Johannes R. Becher ist auch Protagonist der wohl schönsten DDR-Anekdote, die in Schriftstellerkreisen spielt. Eine nicht mehr ganz junge Frau saß an einem Ostseestrand und gab sich sowohl der Freikörperkultur hin als auch der Lektüre des Parteiblattes Neues Deutschland. Becher, der im weißen Leinenanzug am Strand entlang spaziert sein soll, sah die nackte Dame sofort, war erzürnt, lief ihr entgegen und sprach vielleicht wenig dichterlich, aber pointiert: Schämen Sie sich nicht, Sie alte Sau? Die als alte Sau bezeichnete, entpuppte sich als Anna Segers, Schriftstellerin von Weltruhm. Das änderte offenbar den Verlauf des Gesprächs, in dem Becher auf weitere Tiernamen verzichtet haben soll. Vielleicht wollte er lieber über das Wetter reden und schnell weg. Einige Wochen später erhielt Anna Segers eine hochoffizielle Ehrung, den Nationalpreis erster Klasse, überreicht von Johannes R. Becher, Kulturminister und Freikörperkulturkritiker. Becher begann seine Rede mit: Meine liebe Anna. Die liebe Anna, Autorin von Werken wie Transit und des von Hollywood verfilmten Romans Das siebte Kreuz, soll durchaus vernehmbar geantwortet haben: Für dich immer noch die alte Sau. Kann man sich das vorstellen? Schwer. Will man sich das vorstellen? Unbedingt. Eine Quelle gibt an, die Episode soll sich 1951 zugetragen haben. Das würde zur Überreichung des Nationalpreises passen, die allerdings in jenem Jahr durch Präsident Wilhelm Pieck erfolgte. Eine andere Veröffentlichung spricht von 1954, doch gab es da keinen Nationalpreis für Anna Segers. Egal. Ein lebensechter Konflikt zwischen Johannes R. Becher und Anna Segers auf, nun ja, höchstem künstlerischem Niveau, in dem es um Badekleidung geht. Viel später ging eine Fernsehsendung einer wichtigen Frage nach. Wie verhält man sich eigentlich am FKK-Strand, wenn man beispielsweise Bekannte trifft? Stellt man sich vor, kann man Bekannte zum Zelt einladen? Also ich schwimme da völlig. Nackt oder nicht nackt, das ist die Frage, die so viel mehr beinhaltet. Es geht um ein großes Themenpaket, in das die Paragraphen 175 und 218 mit hineingehören. Wie darf der Mensch nackt leben, wen darf er lieben, wer entscheidet über seinen Körper? Scheinbar hatte die SED da immer progressive Ansichten. Doch wo SED war, war die kleinbürgerliche Moral oft nicht weit weg. Die Kommunistische Partei vor 1933 war ja in diesen Fragen des Sexualstrafrechts beispielsweise und so viel fortschrittlicher als die später dann die sowjetische Partei und auch fortschrittlicher als die SED. Der Historiker Dr. Stefan Wolle. Aber das hängt mit einem Wandel in der Sowjetunion zusammen, der erst 1934 so richtig einsetzt. So eine Art Rückbewegung zu kleinbürgerlich pseudoproletarischen Sitten und Vorgaben. Da war zum Beispiel die Frage, wie man sich eine Krawatte richtig bindet. Ein Zuschauer wollte das von der Fernsehreihe Außenseiter Spitzenreiter wissen, dem Kundendienst für Neugierige, der laut Eigenwerbung ältesten deutschen Unterhaltungssendung. Achtung, fertig, los. Was denn? Da umbinden. Ach so, ich kann das auch nicht. Sie können das noch nicht? Absolut nicht. Hat Ihnen das niemand gezeigt? Nee, mit den Knoten. Die Redaktion schickte ihren unerschrockenen Reporter Hans-Joachim Rolle nebst Kamerateam zu einer Umfrage an einen FKK-Strand und bekam Auskunft. Nackte Männer versuchten dort, sich eine Krawatte zu binden. Würde versuchen, vielleicht. Naja, so was ganz Kleines so wird es. Ganz Kleines. Naja, das ist doch ganz modern, ist doch hübsch. Ja, ein bisschen tiefer müsste hängen. Die Krawatten verdeckten nichts. Millionen schauten zu. Es war normal und der liebe Gott hatte schon auf ganz andere Sachen nicht reagiert. Die DDR ging davon nicht unter. Die Ostdeutsche Republik soll wenig prüde gewesen sein, so die Überlieferung. Ein Ort, an dem nicht Adam und Eva, sondern Margot und Erich so sein konnten wie, vielleicht nicht wie die Partei sie schuf, jedenfalls nackig. Kein Problem, der gelernte DDR-Bürger und die Bürgerin, sie alle sind aufgeklärt und unverklemmt und fallen nicht gleich in Ohnmacht, wenn sich die körperliche Realität unverhüllt präsentiert. Nicht jeder ist ein Johannes R. Becher, dem der Ausspruch in Richtung der Nackten zugeschrieben wird. Habt Mitleid, zeigt Erbarmen, schont die Augen der Nation. Hätte Johannes R. Becher das doch 1953 gesagt. Erklärung des Ausnahmezustandes im sowjetischen Sektor von Berlin. Auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen sowjetische Panzerwagen mit aufgesessenem Militär. Die Augen der Weltöffentlichkeit sahen protestierende Arbeiter in der DDR. Sie waren auf den Straßen, um gegen Normenerhöhung und SED-Herrschaft zu demonstrieren. Die Weltöffentlichkeit sah sowjetische Panzer, die den Protest unterdrückten. Die Staatspartei mochte keine Kritik und war froh über die Hilfe der Panzer. Später ließ die DDR tatsächliche oder vermeintliche Redelsführer des 17. Juni verurteilen. Zu Gefängnisstrafen oder auch zum Tode. Alle Welt und auch die SED hatte begriffen, gerade die Arbeiter mochten die Partei nicht, die sich so gern als Arbeitermacht feierte. Die Obrigkeit konnte das aufrührerische Verhalten der Untertanen nicht verstehen und versuchte fortan, hier und da kleine Oasen zu lassen, in denen das Volk halbwegs ideologiefrei leben konnte. Doch ein Jahr später war wieder ein Konflikt da. Dieser Nackedei-Konflikt von 1954. Im Jahr 1954 toben Auseinandersetzungen, bei denen es um das Für und Wider von Badebekleidung geht. Und dieser Kampf findet nicht zwischen den Trägern von Parteiabzeichen und denen ohne statt. Die Grenzen verlaufen eher hautnah und sind weit weniger spektakulär als das, was 14 Monate zuvor am 17. Juni 1953 in der DDR passierte. Es ist sogar im Gegenteil etwas verwunderlich, dieser Konflikt, weil an und für sich nach dem Aufstand vom 17. Juni die Partei und Staatsführung war eher geneigt, so ein bisschen die Dinge lockerer anzugehen. Du hast den Farbfilm vergessen. Selbst gestandene Historiker müssen ein bisschen tiefer im Archiv wühlen, um zu erfahren, Freikörperkulturanhänger kämpfen 1954 darum, der Freikörperkultur anhängen zu dürfen. Der Aufstand der Nackten war eine Nummer kleiner als in der Presse dargestellt. Der Hamburger Spiegel wusste 1954 zu berichten, dass an den Ostseestränden Gefahr lauerte. Dort nämlich hatten die Nacktbader, hauptsächlich bei Bansinen einer Strandexklave konzentriert, ein strenges Regiment rund um die Grenzen ihres Freikörperkulturellen Reservats geführt. In manchen Berichten war sogar vom Terror der Nackten gegen die Badehosen- und Bikiniträger, in anderen von ausgesprochenen Exzessen die Rede gewesen. Und wie von ungefähr tauchten gleichzeitig in den züchtigen Spalten der Zonenpresse Berichte darüber auf, dass Insassen der Nacktbadereservate in den Bädern der Werktätigen, Heringsdorf, Ahlbeck, Bansin und Hiddensee, sich zu viel gegenüber normal bekleideten Strandgenossen herausnehmen. Dr. Stefan Wolle, Historiker und wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Jedenfalls gab es da wohl einige Auseinandersetzungen, die dann darin gipfelten, dass die Angezogenen überfallen wurden von den Nackten und zwangsweise ausgezogen wurden und derartiges, so dass dann die Staatsmacht sich tatsächlich bemüßigt fühlte einzugreifen in diesen Konflikt und in aller Vorsicht auch eine neue Strandbadordnung erlassen hatte, die das grundsätzlich verbot. Das Nacktbadeverbot in der DDR. Es ist überraschend, dass es das überhaupt gegeben hat. Ich im Bikini und ich am FKK. Ich frech im Mini, Landschaft ist auch da. Ja! Noch 1955 druckte die Berliner Zeitung eine, Wichtige Mitteilung an alle Ostseereisenden. Darin ging es zwar auch um FKK, viel wichtiger aber ein anderer Punkt. Die polizeiliche Anmeldung muss binnen 24 Stunden durch den Quartiergeber erfolgen. Das Zelten an der Ostseeküste ist nur mit Zustimmung der Gemeinderäte und nur an den festgelegten Zeltplätzen zulässig. Von den Gemeinderäten werden hierzu Zeitgenehmigungen erteilt, deren Gültigkeit zeitlich und örtlich begrenzt ist. Vor Aufschlagen eines Zeltes hat die Anmeldung unter Vorlage der Zeltgenehmigung bei der örtlichen zuständigen Meldestelle zu erfolgen. Bei Wasserfahrten mit Paddelbooten entlang der Ostseeküste ist die Genehmigung der Grenzpolizei einzuholen. Die Deutsche Demokratische Republik. Demokratisch weniger. Deutsch ganz sicher. Aufgrund der Beschwerden der Urlauber erinnert der Rat des Bezirkes Rostock daran, dass das Nacktbaden und die sogenannte Freikörperkultur an der gesamten Ostseeküste untersagt sind. Die Freikörperkultur war ohnehin keine DDR-Erfindung. Schon Hermann Hesse frönte dem Kult, sich nackt in der Natur aufzuhalten. Ebenso Erich Mühsam, Friedrich Wolf und Ludwig Renn, allesamt Schriftsteller. Der Kulturfunktionär Alexander Abusch soll sogar einen kleinen Demonstrationszug in Ahrenshoop auf dem Darß angeführt haben. Natürlich nackt. Warum ausgerechnet Johannes R. Becher sich da lieber an- als auszog? Selbst Hans Eisler, den Becher ebenfalls in den Dünen getroffen haben soll, und der Bechers Text der DDR-Nationalhymne Auferstanden aus Ruinen vertonte, konnte ihn nicht umstimmen. DDR-Bürger beschwerten sich bei der Obrigkeit über das Verbot oder schrieben an die Medien, weil sie nicht verstanden, was an einer Nacktbadekultur so schlimm sein sollte. Vielleicht war das für DDR-Verhältnisse schon ein Aufstand. Die Obrigkeit hatte ein Einsehen. 2 Jahre nach Verkündung des Verbots wird es wieder aufgehoben. Natürlich leise. Schließlich trifft die SED ihre Entscheidungen immer im fantasierten Bewusstsein der Unfehlbarkeit. Berichtigungen passen da nicht ins Bild. Die DDR hatte wenigstens in einem Punkt ihre Kleinbürgerlichkeit überwunden. FKK wurde auch an der Ostsee wieder erlaubt. Es gibt nicht viele Verbote, die in der DDR aufgehoben wurden. Im Grunde hat die DDR-Führung in diesen Fragen relativ klug agiert, was man weiß Gott nicht immer sagen kann, indem sie aus dieser Frage sozusagen keine ideologisch-politische Grundsatzfrage gemacht hat und gesagt, liebe Leute, ihr könnt euch ausziehen so oft und wo ihr wollt und wie lange ihr wollt und ihr könnt nackt am Strand rumrennen. Die Freiheit gönnen wir euch. Mit unserem Opapa geht's auf zum FKK. FKK in der DDR war bald wirklich ein Normalzustand. Ein FKK-Reiseführer erschien, geschrieben allerdings unter Pseudonym. Aufgelistet waren rund 40 offizielle FKK-Strände. Zusätzlich gab es reichlich wilde Badeseen, an denen es bald keine Rolle spielte, ob man dort nun mit oder ohne weilte. Und die Redaktion von Außenseiter Spitzenreiter zeigte weitere Beiträge von den FKK-Stränden der Republik. Dem Reporter gelang es zum Beispiel, einen nackten Chor am Strand zu versammeln, der im Sommer schon mal ein Weihnachtslied singt. Johannes R. Becher musste es nicht mehr erleben. 20 Jahre nach dem Verbot sang Nina Hagen den DDR-Hit schlechthin. Und es fanden sich noch viele Nachahmer, die das Lied vom vergessenen Farbfilm trällerten und die fehlenden Fotos vom FKK-Strand bedauerten. Ich im Bikini und ich am FKK. Ich frech im Mini, Landschaft ist auch da, ja. Der Kanzlerin im dicken Wintermantel gefällt das. Sie lässt sich mit diesem Schlager von der Bundeswehr verabschieden. Und vielleicht erinnert sie sich an ihre Jugend oder an Außenseiter Spitzenreiter. Du hast den Farbfilm vergessen bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. WDR-Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Thomas Klug. Redaktion Christoph Tegel und Frank Zirpins. Nächste Folge über den schwedischen Schriftsteller Stieg Larsson.